doch mal, was der mit dir macht. Lass sie doch, das muss uns ja nicht interessieren. Also, komm, bleib sitzen. Wir gehen jetzt dahin und machen was. Ingrid, bleib bitte sitzen. Kannst du. Also, wenn du nicht gehst, gehe ich. Das ist ja, die zwei einzigen Frauen hier im Lokal sollen aufstehen, dazwischen gehen. Ja, warum denn nicht? Guck mal, da ist er jetzt schon weg. Ein Restaurant in der Stadt, alle Tische sind besetzt. Man plaudert, lacht und diskutiert. Plötzlich zieht ein Streit die Aufmerksamkeit der Leute auf sich. Ein Mann schlägt auf dem Gehweg eine Frau. Die Gespräche im Restaurant verstummen. Eigentlich müsste man einschreiten und helfen, aber alle sitzen da wie gelähmt. Im Raum entsteht ein Moment der Ruhe. Ruhe, in der beides möglich ist. Einmischung oder Abstand, Zivilcourage oder Ignoranz. Der Hörspielpreis der Kriegsblinden geht in diesem Jahr an Paul Plamper und sein beim Westdeutschen Rundfunk produziertes Hörspiel Ruhe 1. Der 1972 geborene Hörspielmacher seziert in seinem Stück eine plötzlich entstandene Ruhe als bedeutsamen Vorgang, als Politikum. Schriftstellerin und Juryvorsitzende Anna Dünnebier nennt die Gründe, die den Ausschlag gegeben haben, dass Paul Plampers Hörspiel die anderen 19 Produktionen aus dem Feld geschlagen hat. Das eine, dass es eine so wunderbare Sprache hat, das ist ja improvisierte Sprache, die dadurch also sowas, einen besonderen Grad von Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit bekommt. Also sehr ungekünstelt, obwohl es hohe Kunst ist. Das zweite war sicher der Aufbau. Das ist ja ein ganz bemerkenswert gebautes Stück, was ja eigentlich eine Gleichzeitigkeit beschreibt und das aber hintereinander gesetzt und das sehr großartig hinbekommt. Und das dritte natürlich auch das Thema, weil das ist ja ein Thema, was jeden angeht. Es geht um Zivilcourage, es geht um sich einmischen oder nicht einmischen und um die Vorwände oder Gründe, es zu tun oder nicht zu tun. Paul Plamper hat sich nicht erst mit dem Hörspiel Ruhe 1 einen Namen gemacht. Vor 4 Jahren schuf er eine Toninstallation im damals noch stehenden Palast der Republik und ebenfalls seit 2005 ist er Kurator der sogenannten Hörspielzentrale in Berlin und des Hörspielparks in Freiburg. Die Idee zu Ruhe 1 bekam er durch ein Erlebnis Anfang der 90er Jahre. Also ich stand in einer Schlange an der Telefonzelle und in der Nähe gab es einen Vorfall, einen Streit zwischen Mann und Frau, der eskaliert ist und ich habe nichts gemacht und seitdem denke ich immer mal wieder dran und ja, Ruhe 1 beschäftigt sich eben mit einem dieser vielen kleinen, nicht weiter dramatischen Fälle, die einem so alltäglich begegnen. Bei der Produktion von Ruhe 1 kam es Paul Plamper in erster Linie darauf an, dass sein Hörspiel völlig ungekünstelt wirkt und vor allem sprachlich absolut authentisch klingt. Ich höre zumindest, wenn Menschen Texte aufsagen, das kann ich nicht ausstehen. Das heißt, wir haben mit Improvisation gearbeitet. Die Schauspieler haben die Dialoge mit mir in Improvisation entwickelt. Und ja, was mir auch wichtig ist, ist so eine Einfachheit, eine Verständlichkeit, ja, die sich dann hoffentlich, weil wir auch eine Botschaft haben, als Dringlichkeit darstellt. Ruhe 1 wurde bereits im vergangenen Jahr vom WDR ausgestrahlt. Parallel dazu gab es bis Ende Januar im Kölner Museum Ludwig eine begehbare Version des Stücks. Besucher konnten ein so bezeichnetes Audiolokal betreten, Platz an einem der Tische nehmen und den einzelnen Unterhaltungen lauschen. Man war gewissermaßen echter, wenn auch stummer Gast im Hörspiel Ruhe 1, das mit dem 58. Kriegsblindenpreis ausgezeichnet wurde. Heute Mittag überreicht vom Vorsitzenden des Bundes der Kriegsblinden, Dieter Rehnelt. Lieber Herr Plamper, hiermit überreiche ich Ihnen das äußere Zeichen des Hörspielpreises der Kriegsblinden 2009. Paul Plamper steht mit der Auszeichnung jetzt in einer Reihe mit Friedrich Dürrenmatt, Walter Kempowski, Ernst Jandl, Christoph Schlingensief und Elfriede Jelinek, um nur einige zu nennen. Der Kriegsblindenpreis bringt in Fachkreisen allerhöchste Anerkennung mit sich.